Hören Sie nun Aphrodite Now von Caspar Abukap mit A. Lexis Krüger, B. Lexis Krüger, C. Lexis Krüger und D. Lexis Krüger. Sag jetzt besser nichts. Ich werde nichts sagen. Danke. Ich habe nichts gesagt, als du mein Auto über die Klippen ins Wasser geschoben hast, bloß weil wir keinen Parkplatz fanden. Danke. Geschwiegen habe ich, als du meinen Hund totgetreten hast, weil er beim Spazierengehen an der Leine zog. Danke. Als du meiner Mutter das Nasenbein gebrochen hast, bloß weil sie gegen unsere Verbindung ist, habe ich auch nichts gesagt. Die Brille, es war die Brille, die ich zerbrochen habe. Immer wenn ich über meine Beziehung zu dir und meine Gefühle reden will, blockst du total ab und machst zu. Ja, ja, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sagt man so? Sagt man so. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie wandert von einem zum anderen. Das ist ein alter Schlager. Kennst du den nicht? Du sagst ja gar nichts. Ich habe nichts anderes erwartet. Wovon redest du? Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Zum Beispiel besser als manches Schloss einen Schlüssel. In Wirklichkeit kennen wir uns gar nicht. Also du mich nicht, aber ich dich. Du und dein Psychotick wieder. Nimm also, wie du angekündigt hast, meinen Rollstuhl, um ihn zu verkaufen, aber komm erst wieder, wenn du dich geändert hast. Ich sagte doch schon, hörst du mir überhaupt zu? Ich will den Rollstuhl verkaufen, damit ich mir ein paar volle Benzinkanister und eine Hin- und Rückfahrkarte leisten kann. Damit besuche ich das Versandhaus, das es wagte, dir einen Schlüpfer in der falschen Größe zu schicken und nicht mal auf deine Reklamation reagiert. Muss man ja wohl mal klarstellen, die Sache. Oder was meinst du? Du bist eine selbstgekränkte Narzisstin. Wer uns in die Quere kommt, ob Nachbarn, Versandhäuser, egal, alle Schwafler und Irre werden aus dem Weg geräumt. Wem das nicht passt, der soll sich vorsehen. Nur du und ich, das zählt. Gerade habe ich das letzte Puzzlestück zu meinem Bild von dir gefügt. Es passt. Aufs Schlimmste. Ich sollte den Nachbarn die ekelhaft quietschenden Bettgestelle in den Arsch rammen, damit man hier endlich mal ungestört wohnen kann. Da muss man doch was machen, wenn diese Asozialen dich ständig mit ihrem Gequietsche, Gestöhne und ihrer Schreierei belästigen. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, es ist natürlich zu viel verlangt. Du sagst, ich werde nichts sagen, dann redest du pausenlos und ich höre zu. Ich sag jetzt nichts mehr. Bitte? Du versuchst, deinen Selbsthass zu verdecken. Sonst nichts. Quatsch! Ich liebe mich. Nimm auch noch meinen Goldzahn mit, er ist das Letzte, was ich besitze. Sag jetzt besser nichts. Tu, was du nicht lassen kannst, du bedauernswerter Zwangscharakter. Dann geh. Für immer. Ich liebe dich. Du hast es so gewollt? Deine Gefühle sind gefälscht. Reiz mich nicht zum Äußersten. Ich bin nicht böse. Nur sehr verletzt, gekränkt. und enttäuscht. Ich kann auch anders. Also gut. Du suchst in Wirklichkeit nur einen Anlass, einen Vorwand, den du an den Haaren herbeiziehst, um mir zu sagen, dass du die ungeheure Nähe und tiefe Intensität unserer Beziehung nicht ausdehnst. Weil du Angst hast, vermutlich aus frühkindlich traumatisierender Erfahrung heraus, enttäuscht zu werden. Aus diesem Grunde meidest du echte, mit jeder Faser empfundene Beziehungen und Vertrautheit wie der Teufel das Weihwasser. Mich enttäuscht das tief. Ich hätte dich für reifer gehalten. So. Hier steht mein Rollstuhl. Hier ist schon ein Goldzahn. Dort ist die Tür. Mich so zu beleidigen. Ich habe tagelang gebüffelt, um so sprechen zu können. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich dir die Gedärme aus dem Arsch reißen und dann drauf rumtrampeln, damit du überhaupt irgendwas merkst. Aha. Jetzt bin ich bei deinen Widerständen angelangt. Da musst du durch. Und auf deinen Rollstuhl scheiße ich. Auf deinen Goldzahn sowieso. Das ist alles nur angelesener Unsinn. Du gefühlsfreie Geisterbahnpuppe. Gefühlsfreie Geisterbahnpuppe? Ja. So, dass ich deinen Hund totgetreten habe. Dein Auto über die Klippen. Auch, dass du meiner Mutter das Nasenbein gebrochen hast, bloß weil sie gegen unsere Verbindung ist. Bleib bei den Tatsachen. Es war die Brille und die Insulinspritze. Das Nasenbein. Immer schön ungenau sein, was? Diese Pedanterie passt perfekt zu deiner Gefühllosigkeit. Dass ich deinen Bruder aus dem Fenster geworfen habe, damit wir endlich ungestört sind, soll wohl auch nichts bedeuten. Und dass ich dir in die Beine getreten habe, damit dir niemand etwas einflüstert und du womöglich vor mir wegläufst, bedeutet auch nichts mehr. Dass du in billigsten Kategorien denkst, passt zu meinen sonstigen Erkenntnissen wie die Faust ins Gesicht. Ich will dir nur beistehen. Ich erwarte keinen Dank. Das ist mir nicht wichtig. In jedem Eimer Sand sind mehr echte Gefühle als in dir. Deine Beziehungsgestörtheit prägt dein ganzes Verhalten. Ja, hast du denn gesagt, die Liebe ist ein Spiel oder ich? Das sagt man doch nur so. Das ist doch nur ein Lied. Genau, sagt man so. Nur ein Lied. Mein Gesang hat dir wohl nicht gefallen. Ich könnte Gesangsstunden nehmen. Du lässt bei mir nur einen Gedanken zu. Nimm diesen unseligen Rollstuhl, meinen Goldzahn, mein Leben dazu und verschwinde! Ich bin eine kleine, schwache Frau, die versucht, dir bei deinen Problemen zu helfen. Such dir einen anderen, es ist mir so egal. Ich sag jetzt mal besser nichts mehr! Danke. Dass du auch mal Danke sagen kannst. Ich kenne einen prima Paartherapeuten. Und? Mit wem willst du da hingehen? Er arbeitet nach der reikofaziolatischen Methode. Ach so. Ich kenne eine, die eine kennt, die Termine besorgen kann. Das sagst du doch nur so. Dein Misstrauen verletzt mich sehr. Das wollte ich schon immer mal äußern. Während andere auf eine reikofaziolatische Sitzung warten wie auf eine Organtransplantation, kennst ausgerechnet du eine, die eine kennt, die einen reikofaziolaten kennt, der Termine frei hat. Alle meine Freunde waren schon da. Da bin ich ja mal gespannt, wie der dich durch den Wolf drehen will. Er wird uns lehren, durch mehr Nähe und Intensität noch verständnisvoller und sensibler miteinander umzugehen. Ich sag jetzt mal wieder nichts mehr. Ich werde auch nichts sagen. Danke. Bitte. Wir sind bestimmt ein interessanter Fall. Sowas wie uns hat er nicht alle Tage. Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Dann sind wir uns ja mal einig. Ich bin froh, dass du dich wieder gefangen hast. Lass mir Zeit nach all diesen Enttäuschungen. Enttäuschungen? Dass du das nicht verstehst, das habe ich jetzt verstanden. Soll ich dir einen warmen Umschlag machen? Vielleicht nach der Therapie. Ich werde deinen Kühlschrank aus dem Fenster werfen. Warum? Dass du dich endlich mal für das interessierst, was ich tue. Nimm lieber den Rollstuhl und verkauf ihn, damit wir die Therapie bezahlen können. Werd ich tun. Das ist so sicher wie ein gut gezielter Tritt in die Eier. Und schlag einen guten Preis aus. Kennst mich doch. Kann man wohl sagen. Dann ist alles wieder gut? Was ist mit dem Goldhahn? Vielleicht nach der Therapie? Ich freue mich jedenfalls auf ihn und reikofaziolatisch. Aber ich sage dir, ich nehme das Rasiermesser mit. Und wenn er dir dumm kommt, dich irgendwie blöd von der Seite anquatscht, ritze ich ihm auch was schlitzig in die Haut auf, von den Eiern bis zum Gesicht und kreuz und quer. Ich schwör's dir, bei unserer großen Liebe. Du bist unverbesserlich. Du auch. Einen ganzheitlichen guten Tag. Sie ist weg und kommt so schnell nicht wieder. Ach, du bist's. Du hast mir die Augen geöffnet. Ich dachte, es ist meine Steuerberaterin oder meine Traumdeuterin. Könntest du nicht sagen, ich habe lange auf diesen Moment gewartet, komme gleich zu dir? Habe lange auf diesen Moment gewartet, komme gleich zu dir? Heißt das, auf der Stelle, jetzt gleich, sofort? Ich habe geträumt, ich war ein Schmetterling auf einem Hochsitz und schoss auf Nebelkrähen mit tollen Hechtflossen. Meine Traumdeuterin kann mir das hoffentlich erklären. Könntest du nicht etwas fordernder, aggressiver sein? Ich verstehe deine Gefühle. Ficken und so eine Sachen will ich. Dieser Gefühlsausbruch deinerseits soll einen Gefühlsausbruch bei mir provozieren. Übrigens, ich mache eine Therapie mit ihr. Ach. Reikofaziolatisch. Oft wird die Therapie nach Reiko und Faziola überschätzt. Bist du neidisch? Ich verstehe deine Gefühle. Hast du endlich deine alte Beziehung aufgearbeitet? So etwas braucht Zeit. Wie lange noch? Das muss mit Nachdruck angegangen werden, um es gründlich und sauber zu erledigen. Das verstehst du doch? Könntest du ihr nicht mit einem Bagger auflauern und mit der Schaufel den Kopf abreißen? Das würde uns helfen. Wie stellst du dir das vor? Na, einfach so. Ich habe keinen Baggerführerschein. Bin sonst für manches zu haben, aber ohne Fahrerlaubnis? Lock sie doch in eine Schrottpresse und schredder sie. Eine Schrottpressenbenutzungserlaubnis habe ich auch nicht. Kannst du singen? Ich habe an einem Workshop teilgenommen. Singen im Wald zum Bearbeiten von Urängsten. Ist aber schon länger her. Sie hat mir vorgesungen. Du hast dich offenbar noch nicht ganz von ihr lösen können. Du arbeitest ja auch schon seit 11 Jahren deine letzte Beziehung auf. Da herrscht noch einiger Klärungsbedarf. Ich habe Angst, sie kommt wieder. Komm zu mir. Ich verstehe deine Gefühle. Jetzt, bevor es zu spät ist. Ich möchte dich auf keinen Fall überfallen, überfahren oder überfordern. Warum steckst du dir nicht deinen Finger in den Po und hältst die Luft an, bis du platzt? Das ist eine sehr ausgefallene Sexualfantasie. Aber Sexualfantasien sind menschlich. Und nichts Menschliches ist mir fremd. Sexualfantasien? Ich würde im Interesse der Festigkeit unserer Beziehung einiges für dich tun. Aber vorher muss alles im Reinen, Gesunden und Sauberen sein. Das verstehst du doch? Nein. Ja. Ich habe in 10 Minuten einen Termin bei meiner Spontananalytikerin. Sie analysiert alles, was ich sage und tue, spontan nach der L. Michael Rottenkoffer-Methode und verhilft mir so zu noch mehr Lockerheit und spontanem Handeln. Und dann? Mein Traumtagebuch auf den aktuellsten Stand bringen. Und danach? Danach muss ich schon wieder meine sehr, sehr schmutzige Wohnung säubern. Nur wegen dir hab ich sie weggeschickt. Gerade habe ich ein Gedicht fertiggestellt, das ich dir unbedingt vortragen muss. Die Zeit reicht noch, bevor mein Termin ruft. Was ruft er? Wie bitte? Ach, nichts. Nichts? Tu, was du nicht lassen kannst. Was? Was du da aufgekritzelt hast. Also bitte. Ich sag jetzt nichts mehr. Eieiei. Mein Gedicht ist heilsam fürs Unterbewusste. Nun mach schon, lies. Gut, wenn du möchtest. O Zeit, wie bist du fortgerannt? Wie hast du uns in die Zukunft verbannt? Doch wir rasten nicht und ruhen nicht, bis wir uns endlich binden, bis wir uns endlich finden, um unsere schwierige und komplizierte Psyche und Beziehung und Vergangenheit, insbesondere die frühe Kindheit, in die richtigen Bahnen zu lenken, bauen wir ein Haus aus Verstehen und Fühlen. Es wird all unsere überhitzten Gedanken angenehm kühlen, denn ganzheitlich zu leben, danach streben wir von dir zu mir. Möchtest du es nochmal hören? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Oho, das ist besorgniserregend. Sprachlosigkeit. Vielleicht sollte abgeklärt werden, ob in deinem Zustand Medikation oder ein stationärer Aufenthalt das Richtige ist. Denn Sprachlosigkeit, das ist nicht ganz ohne. Ich verstehe deine Gefühle. Na siehst du, geht doch. Hast du nicht gesagt, es braucht Mut zur Veränderung? Gedanken wie, wer bin ich? Wo komme ich her? Was soll denn das? Was bin ich? Sind in solchen Situationen völlig normal. Da kann ich dich beruhigen und jede Therapeutin wird es dir bestätigen. Beruhigen? Welche Situationen? Na, solche eben. Ich fühle mich wie in einem Kühlschrank, der niemals geöffnet wird. Ich bin die Dauerwurst. Dauerwurst? Hallo, bist du noch da? Leider. Ich könnte dir ein Gespräch bei meiner Therapeutin anbieten. Könntest du mir wenigstens einen Wunsch erfüllen? Gerne. Oh, Zeit, wie bist du? Tschüss sagen und dann auflegen. Deine Wünsche ruhen auf den harten Fundamenten vorgeburtlicher Ängste. Ich will nicht mehr. Bis zu unserem nächsten Gespräch, in dem wir offen und ohne Blockaden die Probleme auf den Tisch legen. Wir beide, mein Lieber, du und ich. Tschüss sagen, das war's dann und auflegen! Termin! Ich komme! Versteht mich denn keiner? Schnuffi! Du kommst mir gerade richtig. Bring mich sofort zum Grab meiner Familie. Ich habe den Rollstuhl verkauft. Dann trag mich. Lass uns lieber überlegen, wo wir einen neuen herbekommen. Da haben wir es wieder. Du machst irgendwas und ich soll hinterher überlegen, wie wir die Sache wieder gerade biegen. Wer sonst? Ich habe schon einen Termin bei unserem Reiko Faziolaten ausgemacht. Sag ihn wieder ab. Er behandelt nur gegen Vorkasse bei einer Terminvereinbarung. Ich kann das Therapiegeschwätz nicht mehr hören. Ich bin doch kein Gestörter, der sowas braucht. Oder? Und ich erst. War das deine Idee oder meine? Ich dachte... Ja, denken. Hältst du mich etwa für doof? An meinen Gesundheitszustand zu denken, bevor du dich aufspulst, ist natürlich zu viel verlangt. Ich will dir in den Rücken treten. Gib dir keine Mühe. Gleich habe ich einen Aussetzer. Dann sag ich jetzt nichts mehr. Ich habe deine Mutter, deinen Bruder, dein Auto und deinen Hund aus dem Weg geräumt. Koch lieber was Festes, solange mein Goldzahn noch da ist. Die Nachbarn mit ihrem ekelhaften Quietschebett ziehen gerade weg. Und das Versandhaus, das es wagte, dir einen Schlüpfer in der falschen Farbe zu schicken, steht auf meiner Liste ganz oben. Und trotzdem bist du mit den Nerven runter. Oder bin etwa ich es, die dir die Laune verdirbt? Ich bin froh, dass wir so offen darüber reden können. Wenn du wegen mir so miesepetrig bist, dann bringe ich mich sofort hier auf der Stelle um. Also sag es. Bin ich es? Oder gehen wir zum Reiko Faziolaten? Also sag es. Ich bin schon so oft belogen, betrogen und enttäuscht worden. Ich auch. Davon kann ich ein Lied singen. Lieber nicht. Also gut. Ich gehe für immer. Wenn du gehst, dann nimm doch diese Adresse mit. Der hat mich am Telefon belästigt und gegen dich aufgehetzt. klar, dass da jemand mal wieder versucht, unsere Harmonie zu zerstören. Du bist nicht so dumm, wie ich dachte. Er hat mich sogar so bedrängt, dass ich ihn angerufen habe. Das wird ihm noch leid tun. Ich? Ihn? Ich werde Vergeltung üben. Die Halsabschneidergebühr vom Reiko Faziolaten, den Rollstuhl und deine Telefongebühren muss er uns auch ersetzen, bevor ich ihm mal richtig Bescheid sage. Und auf dem Heimweg bringe ich einen neuen Rollstuhl mit. Er wird dich mit Gedichten bedrängen. Ich werde ihm was dichten. Und dass er sich am Ende nicht etwa in dich verliebt. Du bist ja eifersüchtig. Dem ist alles zuzutrauen. Ich werde ihm keine Chance geben. Was ist mit dem Goldzahn? Keine Angst, ich komme wieder. Lass dir ruhig Zeit. Ich bring seinen Kopf mit. Ich hab schon einen. Ich etwa nicht? Geh lieber, ich will heute noch auf den Friedhof. Du vertraust mir, Schnuffi? Hast du das Rasiermesser? Was denkst du denn? Nichts wird uns auseinanderbringen, Schnuffi. Nur der Tod. Ich liebe dich. Wenn sonst nichts ist. Ich könnte mich ja auch trennen. Aber wozu? Wozu denn? Wo ist denn das Rasiermesser? Immer wenn ich dich mal brauche, bist du nicht da. Schneiderei Hösch, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mir einen Termin geben. Sehr gerne. Wir schneiden alles in dicke, dünne, hauchdünne und histologische Scheiben oder in Würfel in allen Größen. Wir haben immer den passenden Schnitt. Ja, was hätten Sie denn gern? Ich bin mir über meine Gefühle nicht ganz im Klaren. Sehr gern. Das ginge dann heute in 2 Wochen, vormittags um 11. Er passt Ihnen da. Zu spät. Zuvor werden wir völlig ausgelastet. Bedauere. Vergiss es. Doch, kannst noch hier ein Wünschen. Bitte. Von lauter gefühllosen, dummen und gestörten Menschen umgeben zu sein. Womit habe ich das verdient? Aphrodite Now von Caspar Abukap mit Alexis Krüger, Belexis Krüger, Celexis Krüger und Delexis Krüger.